unser Wille bleibt verkehrt, bald trotzig, bald verzagt. Des Sterbens will er nie gedenken, allein ein Christ in Gottes Geist gelehrt, lernt sich in Gottes Willen senken und sagt.